Ist das alles, was Sie vorzubringen haben, meine Herren? Klagen über die Verstocktheit des niederen Volkes, das diesen Verbrecher, diesen Bückler schützt, statt ihn der Staatsgewalt auszuliefern? Ist das alles? Soll dieser Schinderhannes darüber entscheiden, ob unsere Straßen sicher sind? Was hat der Staat dem Bürger zu garantieren? Sicherheit und Eigentum. Soll darüber ein kleiner Strauchdieb entscheiden dürfen? Das Problem ist nicht, dass das Volk den Bückler fürchtet, sondern dass es ihn liebt. Sehr gut. Trotzdem werden wir den Fall als kriminalistischen behandeln. Das ist die Linie. Brechen wir ab für heute. Ich danke Ihnen. Dürer, wer ist der junge Mann? Ich möchte ihn sprechen. Bürger Veit? Ja, Sie! Ja, bitte. Das ist Bürger Veit, der dritte Sekretär von Gerichtspräsident Rebmann. Sie sehen nicht aus wie die meisten hier. Kommen Sie mit. Sie haben als einziger politisch argumentiert, junger Mann. Ich hatte mehrere Missionen in die Vendée. Verstehe etwas von Bandenbekämpfung. Das Volk hat unbegreifliche Träume manchmal. Hier entlang. Trauen Sie sich zu, einen Spitzel in die unmittelbare Nähe dieses Bückler zu bringen? Aber Bürger Becker hat doch bereits ein Spitzelnetz aufgebaut. Dann bauen wir auch eins auf. Aber das ist nicht der Dienstweg. Haben Sie immer nur ein Ass im Ärmel? Citoyen Generalkommissar. Sie wollen nach Robespierre fragen. Das wäre mehr als taktlos. Ach was, das wollen alle fragen. Sie trauen sich nur nicht mehr. Nein, Sie dürfen nicht fragen. Wir müssen einen Mann an Bückler heranbringen. Trauen Sie sich das zu? Ja, ich glaube. Ja. Ja. Schön, bitte kommen Sie mit. So. Dies ist Ihr Büro, direkt neben meinem. Sie können mich sprechen, wann Sie wollen. Sie sind jetzt mein persönlicher Referent. Mit Rebmann werde ich reden. Lassen Sie sich Zeit. Irgendwann werden Sie mir einen Vorschlag machen. Und dies ist die Bückler-Akte, die Fouché mir gegeben hat. Bückler ist inzwischen dazu übergegangen, Sicherheitskarten auszugeben. Wer zahlt, kann sich von ihm beschützt fühlen. Er schickt Erpresserbriefe, die er mit Johannes durch den Wald unterzeichnet. Gelegentlich überbringt er sie auch selbst, stellt sich als Schinderhannes vor. Hier. Am 23. Januar erscheint ein Bauer aus Lauschied beim Bürgermeister von Raumbach und berichtet, im Wirtshaus tanze die Schinderhannesbande, was heißt, dass sich das Dorf von Bückler bewirten lässt. Der Bürgermeister versucht, den Kommandeur eines französischen Infanteriezuges, der in Raumbach liegt, zum Eingreifen zu bewegen. Vergeblich, erst als am Abend ein zweiter Mann aus Lauschied das Gleiche berichtet, setzt der Franzose eine Abteilung in Marsch. Sie kommt um 10 Uhr an, findet aber das Wirtshaus dunkel. Außer den Berichten der beiden Männer können keine weiteren Aussagen gewonnen werden. Das Dorf schweigt. Hier. Viel Glück. Persönlicher Referent. Ich kann mir schon denken, wofür. Aber Veit hat keinerlei kriminalistische Erfahrung. Kaum vorstellbar, dass Jean Bon das nicht gesehen haben soll. Aber vielleicht ist das ein Trick. All die schmierigen Routiniers haben versagt. Jetzt versucht er es mit einem Dilettanten. Ein fremder Blick sieht mehr. Die Unschuld zieht das Verbrechen an. Unschuld? Dass Veit sich auf so etwas Zweideutiges einlassen kann. Was ist denn nicht zweideutig? Was wird es nicht? 1993 hast du eine Rede Robespierres übersetzt und veröffentlicht. Vollmer wurde dafür verhaftet. Dich haben sie mit Hunden und Militär gejagt. Und was stand in der Rede? Dass das revolutionäre Frankreich weder die Befreiung der Nachbarvölker noch Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten noch die Eroberung fremder Gebiete beabsichtige. Und was tut Frankreich jetzt? Du hast dich nach Altona gerettet. Du hast für eine selbstständige, mit Frankreich kooperierende linksrheinische Republik plädiert. Als das nicht möglich war, für die Annexion. Als sie dich aus Altona vertrieben und du in Paris warst, sind dir die Augen aufgegangen. Plötzlich lag eine Annexion nicht mehr im Interesse der Deutschen. Nur sie selbst konnten sich befreien. Als das Direktorium nicht mehr mitspielte und die Annexion beschloss, warst du wieder für die Annexion. Wollte ich mich nicht zum Werkzeug der Reaktion machen? Und dann hast du den Zweideutigkeiten ein Ende machen wollen und bist Franzose geworden. Und damit in die noch größere Zweideutigkeit hineingeschlittert. Susanne! Mach um Gottes Willen einmal Pause! Ja! Im Schleppebacher Forste, da geht der Teufel rum, der Hals voll schwarzer Borste und bringt die arme Kaufleut um. Das ist der Schinderhannes, der Lumpermann, der Galgenstrick, der Schrecken jedes Mannes und auch der Weiberstück. Im Sohnwald, im Sohnwald, da steht manch dunkle Tank. Darunter liegt begraben bald manch braver Wandersmann. Im Schleppenbacher Forste, da geht der Teufel rum, die Jungfrau schwarzer Borste und legt die junge Weibsleut um. Das ist der Schinderhannes, der Lumpermann, der Galgenstrick, der Schrecken jedes Mannes und auch der Weiberstück. Sie können noch so viel aus Paris schicken. Den kriegen Sie nie. Ach, kleinen Strauchdieb wird er doch noch zur Strecke bringen können, das sollte man meinen. Sowieso die letzte Aufgabe. Mehr verlangt man schon nicht mehr von mir. Aber das verlangt man. Und ich werde das Verlangte liefern. Auch wenn es nicht gerade das ist, was man eine Karriere nennt. Die Provinz geschickt. Der Guillotine nur mit Mühe entkommen. Und als Kapitän dreimal das Schiff verloren. Das Hohe Seefahrtsgericht von Bordeaux. Die Anwesenden erheben sich. Setzen. Das Gericht fährt mit der Vernehmung des Angeklagten, des Kapitäns der Handelsmarine André Jambon, fort. Sie haben dem Gericht Ihren Kurs von Port-au-Prince ab bis zu dem Punkt der Havarie beschrieben. Das Gericht stellt fest, dass er von der üblichen Linie Bordeaux-Port-au-Prince nicht abweicht. Was geschah am Tag der Havarie? 3 Tage lang hatten wir einen Sturm abgeritten. Dann klarte es auf. Aber der Wind nahm ab. Er nahm stetig ab. Gab Ihnen das zu denken? Zunächst nicht, dann sehr wohl. Als ich das zweite Mal an Deck ging, gab es keinen Seegang mehr. Die See lag glatt, flüssiges Blei, träg atmend. Der Himmel war wolkenlos, von einem Blau, von so tiefer, unirdischer Durchsichtigkeit, wie ich es noch nie gesehen hatte. Was taten Sie? Ich ging in meine Kajüte zurück. Mein erster Offizier ließ reffen und Sturmsegel setzen. Warum gingen Sie in Ihre Kajüte zurück? Ich hatte natürlich die weiße Dunstwand im Norden gesehen. Wenig später stand auch im Süden und Osten weißer Dunst. Ich wusste, was das hieß. Wir lagen im Auge des Orkans. Hat aber ein Kapitän im Augenblick der Gefahr, nicht bei der Mannschaft zu sein? Man kann nicht gemeinsam sterben. Man kann niemandem dabei helfen. Als Verteidiger des Angeklagten möchte ich dem Gericht zu bedenken geben, dass die Fregatte, die Kapitän Jambon damals führte, die Aurore, ein sehr altes, reparaturbedürftiges Schiff war. Der Orkan zerschlug es wie eine morsche Kiste. Es hatte noch nicht einmal Zeit zu sinken. Und Sie standen in Ihrer Kajüte oder saßen oder was auch immer und warteten? Auf den Tod, ja. Was passierte? Die ersten Orkanböen trafen das Schiff wie Fausthiebe. Die Sturmsegel knallten sofort weg. Die Aurore taumelte auseinanderbrechend in den sofort aufkommenden Kreuzsee. Jemand riss mich aus der Kajüte, der Portugiese wahrscheinlich. Ein Brecher zerschlug das linke Kajütfenster. Ich sah noch den herunterbrechenden Fockmast. Der Rest war ein Wirbel aus Planken, Wasser, Ladung und Gischt. Unter dem Fockmast trieb es mich wieder an die Oberfläche. In der Takelage verheddert trieben wir mit dem Sturm. In dem Gewirr von Tauen und Segelzeug hingen viele, doch nur 8 bewegten sich noch. Und draußen hing der Portugiese. Wer war das? Mein erster Offizier. Mein Freund. Das Wasser wusch über sein Gesicht wie über einen Stein. Manchmal bewegten sich seine Schultern, wenn Haie an dem Körper fraßen. Als Vertreter des Schiffseigners des Hauses Bonlieu Fils möchte ich auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Ich verstehe den Kollegen nicht. Am selben Tag haben 2 andere Reedereien von Bordeaux in demselben Gebiet Schiffe verloren. Der Sturm ist doch keine Erfindung des Kapitäns Jambon. Außerdem hatte er Ladung auf eigene Rechnung. Was sagen Sie da? In Absprache mit Monsieur Bonlieu Fils hatte er Ladung auf eigene Rechnung. Er hatte den 2. und letzten Teil seines Erbes eingesetzt. Wie hätte er da fahrlässig sein können? Es ist schließlich das 3. Schiff, das er verloren hat. Ich möchte auf etwas anderes hinaus. Als der Angeklagte sein 2. Schiff verlor, sagte ein Matrose aus, der Kapitän Jambon habe sehr oft Selbstgespräche geführt. Das war Ducasse, der mir Essen brachte und die Kajüte sauber hielt. In dem Gelass nebenan hatte sich eine Negersklavin versteckt. Ich entdeckte sie erst auf hoher See. Sind Sie wahnsinnig, Kapitän? Was reden Sie da? Davon haben Sie mir nichts erzählt. Eine Negersklavin? Hübsch! Nein, ein fettes Weib. Sie tat mir leid. Ich habe sie durchgefüttert. In Bordeaux traf ich Vorkehrungen, dass sie von Bord konnte. Ducasse sagte damals aus, dass sie diese Selbstgespräche, wie er es nannte, auch dann noch führten, nachdem sie aus Bordeaux ausgelaufen waren. Die Negerin war also noch in ihrer Kabine? Kapitän Jambon sagt mir gerade, dass er auf dieser Reise stark an Sumpffieber litt. Das anhielt auch nach dem Auslaufen aus Bordeaux. Darf ich eine weitere Frage stellen? Nein. Der Hergang der Havarie ist geklärt. Die Fragen des Vertreters der Klägerin bezwecken einzig die Diffamierung der Person des Angeklagten. Das Gericht zieht sich zur Beratung. Bist du da, Negerweib? Da hast du dich aber verschnappt, Weißer. Ich gebe es ja nicht. Nein. Weißt du noch, wie ich zum ersten Mal in deine Kajüte kam? Ich hatte fast nichts an. Ich ging umher. Meine Titten schwangen hin und her. Zeigte dir meinen Arsch. Ich wusste, was du sehen wolltest, Weißer. Wir taten beide, als würdest du schlafen. Ich bin von dem Geräusch erwacht, das die rosigen Innenseiten deiner Füße auf dem Boden machten. Ach, sing etwas, Schwarze.